Sprachgestaltung. Gedanken und ihre Zuordnung. Die Einstellung eines Menschen setzt sich aus gewissen Aspekten zusammen, welche Schneider zu dessen Spektrum zusammenfassen können möchte, um es nicht im Detail aufdröseln zu müssen, was ihn ausmacht. Dieses Spektrum wäre eines, welches in eigenen Frequenzen, also spontanerweise wahrhaftig gegeben ist und auch so vorkommen kann. Alles, was ein Mensch hat, tut und ist, kann in eine solche Betrachtung mit einfließen. Diese Dinge erschauen wir, weil sie gegeben sind. Das können wir auch beschreiben. Was davon wahr ist und was das nicht sein würde, das ist zu bekunden. Gut wäre es da, seinem wirklichen Vermögen mit dem eigenen Sein gänzlich zu entsprechen, wo das geht. Es gelte etwas, sich das eigentliche Wissen über dieses Dasein zu erhalten. Dazu soll man es beschreiben. Da kann es endlich geklärt und dann auch abschließend bewertet werden. Es wäre dieses Gut so zu erhalten, wie es von sich aus für wahr erkannt werden kann. Das wird etwas Konsistentes sein oder es ist zu verwerfen. So bereinigt er seine Schriften. Und darauf kommt es dem Autor Schneider wirklich an, dass diese in klarer Weise erscheinen und auch so vernommen werden können. Wird sich der Mensch mit seinen Dingen erst einmal bewähren, dann wird er es auch gut haben können. Er ist ja auch wirklich daran beteiligt.